in Mainz, nämlich die Durchführung fast aller Projekte durch private Investoren. Diese Projektform der Privatisierung ist der Hauptfaktor in steigenden Mietpreisen, in Gentrifizierung und der Einschränkung kultureller Lebensräume. Obwohl es inzwischen weltweit immer sichtbarer wird, dass Privatisierung eigentlich nie funktioniert, jedenfalls nicht im Interesse der Öffentlichkeit, hält unsere Stadtverwaltung sehr, sehr hartnäckig an diesem Modell fest, bis zu dem Punkt, wo sie sich eigentlich, also es kommt niemand auch nur auf die Idee, das irgendwie anders zu machen. Hier in Mainz läuft nichts ohne Investor. Wenn sich kein Investor findet, wird nichts getan. Wenn sich ein Investor findet, wird für diesen Investor alles getan. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder ganz klar gezeigt. Und das führt zu der Situation, dass wir eigentlich immer nur die Wahl haben zwischen Stillstand und der Ausbeutung öffentlicher Ressourcen und öffentlichen Eigentums durch private Interessen. Dieser Zustand muss von uns ganz dringend bekämpft werden. Es wird dafür wahrscheinlich nicht reichen, einmal im Jahr eine Demo zu machen, obwohl eine Demo natürlich gut ist. Es wird auch mit Sicherheit nicht reichen, ab und zu mal neue Politiker zu wählen, obwohl auch das wahrscheinlich ganz gut ist. Was wir eigentlich bräuchten, ist eine große Kampagne, die sich darauf ausrichtet, die Leute zu informieren, was die Konsequenzen dieser Politik sind, permanent Alternativen aufzuzeigen und auch Partizipation als Selbstzweck zu betreiben. Auf diese Art und nur auf diese Art können wir unsere Kommunalpolitiker umerziehen und nur so können wir unsere Stadt retten. Jetzt möchte unser Freund und Genosse Hartmut Bohrer aus Wiesbaden, aus Mainz-Kastel, gern noch ein paar kurze Worte sagen. Ja, hallo. Auf der anderen Rheinseite ist auch unsere Stadt. Damit meine ich gar nicht, dass das Mainz-Kastel und Mainz-Kostheim heißt, sondern damit meine ich, dass auch die Maraue zu unserer Stadt gehört, zu Wiesbaden und zu Mainz gehört. Die Maraue ist ein Landschaftsschutzgebiet mit vielen Wiesen, Bäumen, Sträuchern, wo viele Menschen sich aufhalten, insbesondere in diesen Tagen. Es gibt dort ein großes Freibad, das immer wieder mal geschlossen werden sollte, was immer wieder gescheitert ist an dem Widerstand von vielen aktiven Menschen. Auf der Maraue gehen auch viele Menschen spazieren, bis vor wenige Wochen auch durch eine alte Kastanienallee auf dem Weg von Kostheim, wenn ein Bus kommt, zum Freibad. Diese Kastanienallee trägt den Namen Lesselallee nach dem letzten Bürgermeister von Kostheim und sie wurde angepflanzt, nachdem die Gemeindevertretung von Kostheim beschlossen hat, sich nach Mainz einzugemeinden. Seitdem heißt Kostheim Mainz-Kostheim. Das war vor 100 Jahren. Und diese alte Kastanienallee, bestehend aus 75 großen Bäumen, die soll jetzt der Kettensäge zum Opfer fallen. Seit einigen Wochen ist diese Allee weiträumig abgesperrt. Die Stadt Wiesbaden, die Stadtregierung, behauptet, dass diese Bäume lebensgefährlich sind, dass die umstürzen können und Äste Menschen treffen könnten. Das Merkwürdige ist, dass in dem großen Unwetter vor wenigen Wochen sehr viele Bäume geschädigt wurden, Äste abgefallen sind, auch auf der Maraue, nur nicht in der Lesselallee. Da stehen nämlich die Bäume dicht beieinander, so ähnlich wie die Menschen bei einer Demo, und schützen sich gegenseitig vor den Windböen. Trotzdem sollen sie gefällt werden. Die Stadt hat einen Gutachter beauftragt, der merkwürdigerweise im ganzen Bundesgebiet immer dadurch auffällt, dass er Gutachten stellt, wo er Schäden feststellt, die dazu führen könnten, dass Bäume verkehrsunsicher werden könnten. Die grüne Stadtverordnetenfraktion, also nicht meine Fraktion, aber die Kollegen, haben einen Gutachter beauftragt, einen Professor aus Göttingen, der Arboristik, der dargelegt hat, dass diese Allee noch Jahrzehnte stehen kann, dass sie sehr vital ist, dass es überhaupt keinen Grund gibt, diese Allee zu beseitigen. Die Stadt Wiesbaden hat aber jetzt 220.000 Euro bereitgestellt, auch außerplanmäßige Mittel, um diese Bäume am Ende der Schutzzeit, also Anfang Oktober, alle zu fällen. Da fragt man sich natürlich, warum wird in diesen Zeiten so viel Geld ausgegeben, um so eine Allee zu zerstören? Zufälligerweise findet in diesem Jahr und im nächsten Jahr ein Architektursommer statt. Da hat der Kulturfonds Rhein-Main 400.000 Euro ausgegeben, damit Architekten sich damit beschäftigen, wo es noch Brachlandschaften im Rhein-Main-Gebiet gibt. Und vier renommierte Büros, europäische Büros, haben festgestellt, dass es da ja auf der Maaue eine Brachlandschaft gibt, ein unentdecktes Gebiet, ein verstecktes Gebiet. Und sie haben Visionen entwickelt, wie man in diesem jetzt noch Landschaftsschutzgebiet Wohnen etablieren könnte. Exklusives Wohnen, eine Stadt zwischen den Städten Mainz und Wiesbaden mit unverbautem Blick zum Rhein. Diese Pläne, Studien kann man besichtigen im Privatgymnasium Obermeier. Es wird jetzt fleißig dementiert, gesagt, das seien reine Ideen. Niemand wolle dort eine exklusive Wohnbebauung. Und wir glauben das aber nicht. Wir denken, die Zerstörung der Allee ist eine der Vorarbeiten. Und am nächsten Donnerstag, wenn es eine sogenannte Informationsveranstaltung geben soll in Kostheim, werden wir eine Demo machen, ab 18 Uhr von der Allee zum Bürgerhaus, anschließend ein Protestfest und damit unseren Widerstand weiterentwickeln gegen die Zerstörung dieser Allee. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Auch alte Bäume sind auf jeden Fall schützenswert und ein Recht auf Stadt. Kommen wir nun zum Besuch aus Heidelberg. Von der Gruppe Akut plus C. In Heidelberg wurde übrigens die Nachttanzdemo erdacht und auch das erste Mal durchgeführt. So. Okay, tut mir leid, ich alle mit der Rede zu langweilen. Ich versuche wenigstens so laut zu sprechen, dass vielleicht ein paar Leute ein bisschen was verstehen. Wir leben in einer neoliberalen Stadt. Öffentliche Unternehmen wurden privatisiert. Unsere Plätze gehören schicken Cafés und an ihre Tische dürfen wir uns nur setzen, wenn wir bestellen und zahlen. Selbst wenn wir uns mit Bus und Bahn in der Stadt bewegen, sollen wir einen Fahrschein kaufen. Zu manchen Zeiten dürfen wir sogar nur mitmachen, wenn wir besonders viel Geld zahlen. In Baden-Württemberg ist das günstige Bier nach 22 Uhr aus dem Supermarkt verboten. Wer aber genug Geld hat, kann sich selbst Cocktails an der Bar ordern. Wenn wir so wenig Geld haben, dass wir froh sind, wenn wir ein Zuhause auf den Straßen der Stadt gefunden haben, vertreiben uns Polizei und Securities von den Straßen. Wir würden ja eh nicht konsumieren. So ein Recht auf Stadt, jenseits kommerzieller Interessen. Wir kämpfen mit steigenden Mietpreisen. Frühere städtische Sozialwohnungen wurden privatisiert und die Rendite soll jetzt steigen. Jede Sanierung des Hauses und jede Aufwertung des Viertels ist für uns kein Grund zu feiern, denn für uns bedeutet es, sich das Zuhause nicht mehr leisten zu können. Die Viertel, die wir erst beseelt haben, werden uns zu teuer. Wir sind gezwungen, an den Stadtrand zu ziehen. Gentrifizierung heißt das, aber das muss nicht so sein. Für ein Recht auf Stadt ohne Verdrängung. Wir wollen in verschiedenen politischen und sozialen Formen zusammenleben. in bunten Häusern, Wohnprojekten, besetzten Häusern oder auf Wagenplätzen. Doch Gesetze und Richtlinien sind starr, nur auf übliche Wohnformen ausgelegt. Sie engen uns ein, schikanieren oder schlimmer noch, sie führen zur Räumung. Für ein Recht auf Stadt aller Wohnformen, gleichberechtigt nebeneinander. Wir sehnen uns nach einem Ort, an dem wir uns treffen und austauschen können, wo wir träumen, planen und neue Formen des Miteinanders ausprobieren können. Ein Ort, an dem nicht kommerzielle Vorträge, Workshops, Konzerte und Partys stattfinden, wo es Platz für politische Gruppen und Pläne gibt. Für ein Recht auf Stadt mit einem autonomen Zentrum. Wenn wir als Geflüchtete hierher kommen, werden wir in Lagern fern der Stadtzentren untergebracht. Die sogenannte Residenzpflicht verbietet es uns, die Städte aufzusuchen, die in einem anderen Bundesland liegen. Statt Geld erhalten wir erniedrigende Gutscheine, die uns von jeder Bezahlung ausschließen. In unserer eigenen Stadt dürfen wir nicht arbeiten. Für ein Recht auf Stadt von Geflüchteten. Doch auch wenn wir hier ganz normal leben, vielleicht sogar hier geboren sind, bekommen wir manchmal zu hören, dass wir hier nicht hingehören. Wenn wir nicht deutsch genug heißen, ist es schwierig, sich auf eine Wohnung zu bewerben. Wenn wir nicht deutsch genug aussehen, werden wir abends von den Clubs an der Tür abgewiesen. Auch der Staat macht mit. Racial Profiling heißt die Praxis. Die Polizei kontrolliert Mitmenschen, die nicht deutsch aussehen, weil sie angeblich häufiger gegen das Aufenthaltsbestimmungsrecht oder andere Gesetze verstoßen. Für ein Recht auf Stadt ohne den alltäglichen Rassismus. Wenn wir ein Kleid tragen, wird kommentiert, ob es gefällt und wie wir darin aussehen. Wir hören Anmachen oder Beleidigungen. Wir sind aber nicht hier, um andere zu unterhalten, sondern um unser Recht auf Stadt in Anspruch zu nehmen. Wenn wir Männer, Frauen oder andere Geschlechter küssen, bekommen wir zu hören, es wäre eklig oder falsch. Wir haben es satt, dass unsere Identität, unsere Liebe oder unser Begehren ständig ungefragt kommentiert werden. Für ein Recht auf Stadt, jenseits von Homophobie, Sexismus und Patriarchat. Wenn wir in die Stadt gehen, wollen Polizistinnen unsere Ausweise sehen und durchwühlen unsere Rucksäcke. Sie begleiten unsere Demonstration mit Schlagstöcken und Pfefferspray. Wenn wir öffentliche Plätze überqueren, überwachen Videokameras unser Verhalten. Wenn wir in die Stadt gehen, speichern Geheimdienste ständig Positionsdaten unserer Mobiltelefone. Und wenn wir telefonieren, hören sie mit. Schon vor der Strafe führt die bloße Überwachung dazu, dass Menschen nicht unbeschwert leben, sondern sich aus Angst angepasst und konformistisch verhalten. Für ein Recht auf Stadt, ohne Überwachung, Anpassungszwang und Kontrolle. Wir wollen bewusst machen, dass unsere Probleme nicht im luftleeren Raum entstanden sind. Mit der Erschaffung eines Kollektivs ist immer die Ausgrenzung von denen verbunden, die nicht zum Kollektiv gehören. Die Erhöhung der eigenen Gruppe bedeutet die Abwertung der fremden Gruppe. Ein Wirtschaftssystem, das auf Wettkampf und Konkurrenz, auf Druck und Ellbogen aufgebaut ist, produziert Versagensängste und Verliererinnen. Oft scheint die einzige Möglichkeit, die selbst erfahrene Gewalt an andere Menschen weiterzugeben oder Sündenböcke zu suchen. Stattdessen aber sollten wir die gesellschaftlichen Verhältnisse so ändern, dass jede nach ihren Fähigkeiten und jede nach ihren Bedürfnissen sich einbringen kann. Für eine Welt, in der alle ohne Angst verschieden sein können. Für ein Recht auf Stadt, jenseits von Staat, Nation und Kapital. Daher rufen wir auf, kommt alle zum Recht auf Stadtkongress und zur Nachtanzdemo. 17. bis 19. Oktober 2014 in Heidelberg. Danke! Danke für Akutmusters Heidelberg für diesen sehr schönen Redebeitrag. Wir gehen jetzt auch gleich weiter. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, wir stehen in der Ludwigstraße. Zu eurer Linken wird jetzt bald das super tolle neue Super Shopping Center entstehen, das kein Mensch braucht, weil wir mehr als genug Einkaufsmöglichkeiten haben, die keiner wahrnimmt. Für ein Recht auf Stadt für alle, für unkommerziellen Wohn- und Freiraum, für eine schönere Stadt, an der alle Menschen teilhaben. Wir fahren weiter.